Kundgabe 4962. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.9.1950. Ausnützen der Gnadenzeit vor dem Ende. Noch ist eine Zeit der Gnade, denn das Ende ist noch nicht da. Noch besteht die Möglichkeit für den Menschen, den rechten Weg zu betreten, der nach oben führt. Und noch stehen ihm meine Gnadenmittel zur Verfügung, dass er sein Ziel erreichen kann. Noch steht es dem Menschen frei, zu tun und zu lassen für das Heil der Seele, was er will. Noch kann er zur Höhe streben. Es wird ihm in jeder Weise geholfen, so sein Wille zur Höhe gerichtet ist. Noch ist eine Zeit der Gnade. Doch bald ist sie vorüber, und dann geschieht unwiderruflich, was bestimmt ist, seit Ewigkeit. Dann wird das Wesenhafte wieder in der Materie gebunden, was zur Zeit noch als Mensch auf Erden wandelt. Wie ungeheuer bedeutsam dies ist, das ist euch Menschen nicht klar zu machen. Und nur durch Warnungen und Mahnungen kann ich auf euch einwirken, denen ihr aber wenig Glauben schenket. Und immer wieder möchte ich euch zurufen: Nützet die Zeit der Gnade. Höret auf meine Worte, die euch durch Seher und Propheten vermittelt werden, dass die Zeit nur noch kurz ist bis zum Ende. Erkennet meine Liebe darin, dass ich euch immer wieder Mahner und Warner zusende, weil ich euch erretten möchte vor dem Schicksal einer nochmaligen Bannung in meinen Schöpfungswerken. Nützet die Gnadenzeit, in der ihr euch noch wandeln könnet, nach meinem Willen. Solange diese Erde noch besteht, könnet ihr auch an meine Liebe und Gnade appellieren, an meine Geduld und Erbarmung. Und niemals werdet ihr eine Fehlbitte tun, so ihr um euer geistiges Wohl betet und meine Unterstützung anfordert. Ich gewähre sie euch in reichstem Maße. Erbarmt mich doch euer Zustand und euer entsetzliches Los, wenn ihr versaget und in eurer Abwehr gegen mich verharret bis zum Ende. Noch ist die Zeit der Gnade, wo ich alle Mittel anwende, die euch noch helfen können, wenn ihr mir keinen Widerstand entgegensetzet. Noch strahlen vereinzelte Lichtlein auf, die euch das Dunkel eures Weges erhellen können, wenn ihr sie nicht selbst zum Verlöschen bringt. Noch treten euch immer wieder Führer in den Weg, Sendboten von mir, die euch in meinem Auftrag ihre Führung antragen, auf dass ihr nicht fehlgehet, dem Abgrund entgegen. Unentwegt bin ich mit meiner Gnade bereit, denen zu helfen, die in der Not nach mir rufen oder unschlüssig an einer Wegkreuzung stehen. Doch die Gnadenzeit nimmt bald ihr Ende. Und wo am jüngsten Tage jeder einzelne Seele steht, dort muss sie verweilen, endlose Zeiten hindurch, im Licht oder in der Finsternis. Dann weichet meine Liebe und Erbarmung der Gerechtigkeit. Dann schließen sich die Pforten des geistigen Reiches für jene, die meine Gnadenzeit nicht nützten. Dann muss die mir abtrünnige Seele unweigerlich den Gang gehen, den ich ihr ersparen wollte. Den Gang durch die Schöpfung zum Zwecke der langsamen Rückkehr zu mir. Sie muss den Weg der Aufwärtsentwicklung noch einmal zurücklegen in größter Qual des Gebundenseins, weil sie meine Mahnungen und Warnungen nicht beachtete, weil sie meine Gnade nicht nützte, weil sie meine Liebe verschmäht hat. Amen.